Lektion 1, Übung 11. Da sind Sie ja, Frau Gorsk. Guten Tag. Guten Tag, Herr Zähringer. Herr Zähringer, das ist Frau Jentrup, eine Kollegin. Guten Tag, Frau Jentrup. Freut mich. Guten Tag, Herr Zähringer. Und? Ist alles in Ordnung? Ja, danke. Alles in Ordnung.